Wir bringen die Kriminalserie Maigret und von Georges Simenon. Heute Abend Maigret und der gelbe Hund. Die Polizei in Rennes. Aber dringend. Hier spricht der Bürgermeister von Concarneau. Bei Ihnen ist doch Kommissar Maigret aus Paris. Kann ich ihn dringend... Kommissar Maigret, bitte kommen Sie noch heute zu uns. Hier ist gestern Abend ein Mord. Ja. Herr Mostaguin, der Weinhändler. Er ist aus nächster Nähe durch eine Haustür angeschossen worden. Sie müssen herkommen. Das Haus ist seit einem Jahr unbewohnt. Und er hat sich, es war so gegen 11 Uhr nachts, er hat sich in den Eingang gestellt, um sich eine Zigarre anzuzünden. Noch nie ist etwas hier, seit ich Bürgermeister... Ja. Sie kommen mit dem Mittagszug aus Rennes. Dann sind Sie gegen 5 Uhr nachmittags. Hotel Admiral, ja, gut. Ich lasse sofort ein Zimmer für Sie reservieren. Trumpf. Ass. Kommissar Maigret, mein guter Freund, der Bürgermeister, hat mir Ihre Ankunft angekündigt. Gestatten, Jean Serviere. Angenehm. Sie sind aus Paris, Herr Maigret. Ich auch. War lange Geschäftsführer der Roten Kuh am Montmartre. Na, ist jetzt nichts mehr los, seit ich... Ich habe mich sozusagen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Zu meinem Vergnügen arbeite ich beim Brester Tageblatt mit. Wochenglossen. Vielleicht haben Sie schon mal was von mir gelesen. Ich glaube kaum. Darf ich Ihnen unsere Stammtischrunde vorstellen? Hier, bitte. Le Pommeret, Vizekonsul von Dänemark, eingefleischter Schürzenjäger. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Kommissar. Dr. Michoud, Arzt oder Praxis, passen Sie auf. Er wird Ihnen gleich ein Grundstück verkaufen wollen. Er ist nämlich Eigentümer des schönsten Geländes von Concarneau. Was trinken Sie, Herr Kommissar? Emma, werfen Sie doch den abscheulichen Hund raus. Ich kriege Zustände, wenn ich diesen abscheulichen Köter hier andauernd sehe. Ich kenne den Hund gar nicht. Nur seit gestern. Was seit gestern? Gestern Nacht, als das passiert ist, war er plötzlich da. Lass doch ruhig sein. Lassen Sie doch den Hund, Emma, wenn er sich schon so gerne bei Ihnen herumdrückt. Wer täte das nicht ab und zu ganz gern? Ein Schiffshund wahrscheinlich. Kommt ja kein Schiff in den Hafen bei dem Sturm. Was soll ich bringen? 4 Perlot. Für Sie auch, Herr Kommissar. Trinkt man hier nicht Calvados? Nach dem Essen. Ja, wer hätte vorausahnen können, dass der gute Mostaguin, übrigens der beste Mensch der Welt. Sie haben alle 4 hier zusammengesessen? Ja, und Karten gespielt. Dr. Michaud ist als Erster gegangen. Ja, ich habe seit Tagen wieder meine Leberschmerzen. Ja, und eine halbe Stunde später, Mostaguin. Haben Sie das Haus schon gesehen? Ja, vorhin. Die Haustür war verschlossen gestern. Aber die Tür nach dem Garten schließt überhaupt nicht mehr und die Gartenmauer... Die Gartenmauer läuft hier neben der Sackgasse entlang, zwischen dem Hotel Admiral und dem Haus. Ja, über diese Mauer ist der Mörder entwischt. Und der Zollbeamte von der Hafenwache hat... Er hat alles gesehen, nur den Schuss hat er nicht gehört bei dem Sturm. Er ist gleich hingelaufen, als Mostaguin in die Gosse stürzte, hat wohl erst gedacht, er wäre betrunken und hat uns dann alarmiert. Sie beide? Ja. Ich war ja schon weg. Die Ärzte glauben, Mostaguin wird durchkommen. Ja, der Täter muss irgendein Verrückter sein. Allerdings wohl nicht von hier. Wir kennen ja die ganze Stadt. Und der Hund? Ah, dieses scheußlich gelbe Vieh treibt sich seit gestern Nacht hier herum. Niemand weiß, woher. Als wir herüberstürzten zu Mostaguin, da war, glaube ich, schon da. Die Pernod, meine Herren. Moment, ich hol schnell noch Wasser. Hm. Ist die Kellnerin schon länger hier? Seit Jahren. Ist sie gestern Abend fortgegangen? Oh, sie hat sich nicht vom Fleck gerührt. Bitte. Danke, Emma. Ich gieße den Herrn schon ein. Sie sagen, wenn es gut ist. Danke. Auf Ihr Wohl, Herr Kommissar. Einen Augenblick mal. Was ist denn los? Nicht trinken. Was? Emma, lauf zum Apotheker nebenan. Er soll sofort herkommen, auch wenn er gerade beim Essen ist. Und nimm den verfluchten Köter mit. Sofort, Herr Doktor. Was ist denn? Da sehen Sie, Herr Kommissar. So weiße Körnchen, so winzige. Was ist denn los? Ich war gerade beim Essen. Hören Sie, Herr Divan, Sie müssen sofort den Inhalt dieser Flasche und der Gläser analysieren. Ja, auf was denn? Denken Sie etwa... Strychnin. Hier, nehmen Sie die Gläser. Emma, komm. Hilf, los. Teufel, wo ich gerade beim Essen bin. Wie sind Sie darauf gekommen? Zufall. Ich sah ein weißes Staubkörnchen in meinem Glas. Es roch auch so bitter, nicht? Sie trinken immer Pernod? Ja, nach dem Abendessen Calvados. Emma, geben Sie mir mal die Calvados-Flasche. Ja. Naja, nicht die Dickbauche hier da oben. Hier. Sehen Sie? Da auch. So weiße Körnchen. Winzige. Verflucht. Wir hätten alle drei. Alle vier. Um Himmels Willen, dreckiger Köter, verdammter. Es ist ein Scherz, nicht wahr? Niemand hat davon getrunken. Was haben Sie gefunden? Strychnin. Man muss es vor kaum einer halben Stunde in die Flasche geschüttet haben. Verflucht. Herr Kommissar, ich melde mich zur Stelle. Die Gendarmerie hat nichts Verdächtiges. Ist was Neues, Herr Kommissar? Man hat uns eben alle zusammen vergiften wollen, sonst nichts. Mein Herr, Inspektor Leroy aus Rennes. Verzeihung, Herr Kommissar. Soll ich gleich die Fingerabdrücke... Ja, machen Sie, kann nichts schaden. Diese beiden Flaschen da, Fräulein? Ja. Finger weg, ich mach das schon. Aber davon geht die Welt nicht unter. Wo ist mein Hut? Warte, ich geh mit. Bleibst du hier, Michu? Ja, ich bleibe. Selbstverständlich ist es notwendig, den Inhalt sämtlicher Flaschen zu untersuchen. Herr Kommissar, was meinen Sie dazu? Das ist keine schlechte Idee. Los, Emma, einen Korb. Ich helfe Ihnen, Herr Apotheker. Danke sehr, sehr zu euch. Herr Lacroix, was soll denn der Wirt sagen, wenn man alle seine Getränke wegholt? Herr Lacroix! Ich hab schon gehört. Das ist eine schöne Schweinerei. Was wird aus meinem Geschäft? Kein Mensch denkt mir daran, bei mir zu essen. Geben Sie mir eine Flasche Bier, Emma, und ein ordentliches Abendbrot. Na, Gott sei Dank. Ich werde gleich sein. Die anderen kommen heute doch nicht wieder. Hotel Admiral, einen Augenblick bitte. Der Herr Bürgermeister ist am Telefon. Er möchte Sie sprechen, Herr Kommissar. Ja, später. Herr Maigret ruft zurück. Sie bleiben noch, Dr. Michu? Ja, ich schlafe hier. Das kommt manchmal vor. Ich lebe mit meiner Mutter 3 Kilometer von der Stadt entfernt in einer riesigen Villa. Und meine Mutter ist für ein paar Tage nach Paris gefahren. Sie entschuldigen, wenn ich gleich hinaufgehe. Guten Abend. Guten Abend. Emma, komm mal her. Setz dich. Wie alt bist du? 27 Jahre. Was hast du gemacht, bevor du hier Kellnerin wurdest? Ich bin Waise. Zuerst habe ich als Verkäuferin in einem Schreibwarengeschäft an der Place de la Poste gearbeitet. Hast du einen Freund? Die Herren, die vorhin hier waren, sind Einheimische, die jeden Abend kommen. Sie lieben hübsche Mädchen. Also, wer von ihnen? Vor allem der Doktor. Bist du seine Geliebte? Ach, manchmal, wenn es ihm passt. Er schläft hier und er hat mir gesagt, dass ich ihn auf seinem Zimmer besuchen soll. Das letzte Mal vorgestern. Er nutzt es aus, dass seine Mutter verreist ist. Und Herr de Pommery? Er ist genauso. Aber ich war nur ein einziges Mal bei ihm. Und das ist schon lange her. Herr Servier? Mit ihm ist es anders. Er ist verheiratet. Vielleicht hat er seine Abenteuer in Brest. Hier macht er nur Witze und kneift mich mal in den Po, wenn ich vorbeigehe. Und das geht das ganze Jahr so? Nicht das ganze Jahr. Im Winter sind sie allein, aber im Sommer sind all die Fremden hier. Und entschuldigen Sie. Der Doktor? Ja, sein Zimmer liegt genau hier drüben. alles erledigt, Herr Kommissar. 48 Flaschen sind analysiert. Keinerlei Spur von Gift. Außer in dem Pernod und in dem Calvados. Sagen Sie, ganz unter uns, wie denken Sie darüber? Weiß nicht. Hören Sie das Nebelhorn? Die finden bei dem Wetter die Einfahrt zum Hafen nicht. Gute Nacht, Herr Kommissar. Gute Nacht. Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen. Bin ich der Erste? Wie spät? 8 Uhr. Ihr Inspektor ist schon zum Bahnhof gegangen, um ein großes Paket mit Flaschen aufzugeben. Und Dr. Michou? Er fühlt sich nicht gut und will nicht ausgehen. Was wünschen Sie zum Frühstück? Schwarzen Kaffee. Sag mal, Emma, unter uns, sollst du mir nicht sagen, was du weißt? Sieh mich an, was ist mit den beiden Flaschen? Sag es mir. Ich weiß nicht. Das weiß ich sowieso, verdammt nochmal, dass du es nicht warst. Aber wer war es? Ich... Der Doktor? Du warst bei ihm heute Nacht? Ja, aber nicht so, wie Sie glauben. Er hat mich dasselbe gefragt wie Sie. Er hat mir gedroht. Er wollte, dass ich ihm sage, wer die Flasche angefasst hat. Er hätte mich beinahe geschlagen. Aber ich weiß nichts. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist... Bring mir meinen Kaffee. Morgen. Guten Morgen. Sie sehen nicht aus, als wären Sie besonders gut aufgelegt. Ich bin krank. Meine Leber. Diese Aufregung, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Werden Sie nicht nach Hause gehen? Ist ja niemand dort. Haben Sie meine Freunde noch nicht gesehen? Servière und Le Pommeré? Ich finde es merkwürdig, dass Sie noch nicht gekommen sind, um Neues zu erfahren. Schlafen wahrscheinlich noch. Ich habe auch diesen hässlichen Hund heute noch nicht gesehen. Emma, hast du ihn gesehen? Nein? Guten Morgen. Ah, guten Morgen, Leroy. Haben Sie vielleicht einen gelben Hund auf der Straße getroffen? Ein Bauer, wie den heute Morgen im Garten von Herrn Michou gesehen haben. In meinem Garten? Mhm. Was machte der in meinem Garten? So viel man mir erzählt hat, schlief er auf der Türschwelle Ihrer Villa. Sagen Sie, Doktor, wie wäre es, wenn wir zusammen zu Ihnen gingen? Was? In diesem Regen? In meinem Zustand? Was geht mich dieser streunende Köter an? Mein Hut. Wohin gehen Sie? Frische Luft schnappen. Kommen Sie mit, Leroy? Selbstverständlich, Herr Kommissar. Ziemlich mühsam, was? Bei dem Wetter und in dem nassen Sand. Ich bin klatschnass. Diese verdammten Regenmäntel, innen nasser als außen. Atmungsaktiv. Kommen Sie. Hier ein Schild. Grundstück Verkaufsgesellschaft Weißer Sand. Das muss das Haus von Michou sein. Ja, aber Sie haben doch keinen Hausdurchsuchungsbefehl. Glauben Sie nicht, dass... Sehen Sie mal hier. Hier im Sand. Ja, die Spuren von dem Hund. Und die Fußspuren? Donnerwetter, die sind ja enorm. Das müssen ja Stiefelgröße 46 sein. Haben Sie Ihren Revolver bei sich? Ja. Warten Sie vor der Tür, bis ich rufe. Gut. Leroy! Ja? Hierher! In die Küche! Ja, Kommissar? Sehen Sie sich das an. Donnerwetter, das sieht ja säuisch aus. Hier hat jemand direkt aus den Büchsen gefressen. Und das 12 zugleich. Heringe in Weißwein, weiße Bohnen mit Schweinefleisch. Und den Sekt über den Tisch gegossen. Glauben Sie, Leroy, dass der Doktor war, der hier wie ein Ferkel gegessen hat? Oh, wohl nicht. Seine Mutter bestimmt auch nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Und so viel? Sie lieben doch Abdrücke. Überall sind Schmutzkrusten von den Stiefeln. Größe 46. Und die Spuren des Hundes. Nehmen Sie alles auf, was Sie hier vorfinden. Diese Arbeit ist sicher nicht umsonst. Bis gleich. Ich gehe in den Admiral zurück. Brester Tageblatt, Brester Tageblatt. In Concarneau herrscht die Angst. Unser Mitarbeiter Jean Servière verschwunden. Jeden Tag ein neues Drama. Wer ist jetzt an der Reihe? Gib her. Hast du schon viel davon verkauft? 10-mal mehr als an anderen Tagen. Brester Tageblatt. Neue sensationelle Tatsachen über Concarneau. Guten Tag, Herr Le Pommeré. Was sagen Sie, Herr Kommissar? Servière ist verschwunden, seit gestern Abend. Seine Frau ist halb verrückt. Ja. Ja, Kommissar McGree. Hier spricht der Bürgermeister. Haben Sie diesen idiotischen Artikel in der Morgenzeitung angeregt? Was ist das für eine Geschichte mit Xavier? Blutspuren in seinem Auto? Und was ist mit diesem Mann mit den großen Füßen? Das steht auch schon drin. Ja, ich verlange, dass ich in Zukunft als Erster informiert werde. Jawohl. Wo ist die Zeitung? Dr. Michou liest sie dann. Ja, hier, hören Sie, Herr Kommissar. Heute Sonntagmorgen wurde das Auto von Jean Servière in der Nähe des Flüsschens Saint-Jacques aufgefunden. Der Vordersitz ist mit Blut befleckt, eine Fensterscheibe ist zerbrochen. Das alles lässt vermuten, dass ein Kampf stattgefunden hat. 3 Tage, 3 Verbrechen. Man begreift, dass Furcht und Schrecken Concarneau erfasst haben. Die Bewohner fragen sich mit Angst, wer das nächste Opfer sein wird. Nehmen Sie her. Die Verwirrung der Bevölkerung ist durch das geheimnisvolle Auftauchen eines gelben Hundes, den niemand kennt, besonders groß. Er scheint keinen Herrn zu haben und taucht jedes Mal vor einem neuen Unglück auf. Da ist das Vieh wieder. Wo? Da, bei Emma liegt es doch. Ich werde wahnsinnig. Ruhig, Doktor. Emma, woher kennst du den Hund? Ich kenne ihn nicht, Herr Kommissar, aber er kommt immer zu mir. Schlag ihn doch tot, diesen elenden Köter! Emma, bring mir einen Cognac. Und verbind mich mit dem Brester Tageblatt. Ja. Ich halte das nicht mehr aus. Hier, Herr Kommissar, Sie haben noch nicht alles gelesen. Sucht man nicht auch nach einem Individuum, das an verschiedenen Stellen merkwürdige Spuren hinterlassen hat? Spuren von Füßen, deren Schuhnummer größer zu sein scheint als die eines Durchschnittsmenschen? Herr Kommissar, Brest. Bitte. Hallo? Brester Tageblatt? Kommissar McGree, verbinden Sie mich bitte mit dem Chefredakteur. Bin ich selbst. So, wer hat den Artikel über das Drama von Concarneau verfasst? Ich habe diesen Artikel in einem Umschlag erhalten. Ohne Unterschrift? Ja. Und Sie veröffentlichen so ohne weiteres irgendeine anonyme Information, die zu Ihnen gelangt? Auf Wiederhören. Wo ist das Haus von Herrn Servière? Frau Servière? Ja, das bin ich. Herr Kommissar Maigret, glauben Sie, dass man ihn ermordet hat? Ich werde irrsinnig bei dem Gedanken. Sie haben Ihren Mann nicht wiedergesehen. Seit wann? Er ist gestern Abend zum Essen gekommen. Ich merkte, dass er sehr in Gedanken war, aber er wollte mir nichts sagen. Seinen Wagen hatte er vor der Tür gelassen und ich wusste, dass er noch einmal fortfahren würde, um im Hotel Admiral Karten zu spielen. Sie waren doch auch dort. Ja. Um 10 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Um Mitternacht wachte ich auf. Er war nicht da. Dann dachte ich, dass ihn jemand nach Brest mitgeschleppt hat. Hier ist ja nichts los. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Um 5 Uhr morgens bin ich aufgestanden und habe mich ans Fenster gestellt und gewartet. Um 9 bin ich dann zu Herrn de Pommeré gelaufen und da habe ich das Auto stehen sehen und eine Menge Leute drumherum. Hatte Ihr Mann viel Geld bei sich? Ich glaube nicht. 300 oder 400 Francs wie immer. Ja, bleiben Sie ganz ruhig zu Hause, Frau Servier. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Kommissar, ich muss Sie sprechen. Herr Kommissar, der Zustand wird unhaltbar. Bringen Sie mir vor allem mein Abendessen. Aber... Hammelkeule und ein Bier. Ja. Haben Sie meinen Inspektor gesehen? Ja, er war kurz da. Dann wurde er, glaube ich, zum Bürgermeisteramt gerufen. Von Paris ist telefoniert worden. Eine Zeitung hat 2 Zimmer für einen Reporter und einen Fotografen bestellt. Also, gut für Sie. Was macht Dr. Michou? Auf seinem Zimmer oben. Er will niemanden sehen. Und Le Pommeré? Er hat noch einen Cognac-Soda getrunken und ist nach Hause gegangen. Kurz vor 7. Und der Hund? Nicht mehr da? Nein, der war plötzlich weg. Also los, meine Hammelkeule. Ja. Und grüne Bohnen dazu. Jawohl, Herr Kommissar. Emma? Ja? Weißt du Streichhölzer? Ja. Danke. Du weißt doch sicher, ob der Doktor heute Nacht ausgegangen ist. Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht in seinem Zimmer geschlafen habe. Er konnte also fortgehen? Ich glaube es nicht. Er hat Angst. Und woher kennt dich der gelbe Hund? Ich weiß nicht. Ich habe ihn niemals gesehen. Er kommt und geht. Ich frage mich selbst, wer ihm zu fressen gibt. Ist er jetzt schon länger weg? Ich habe nicht aufgepasst. Herr Kommissar? Tag, Leroy, was gibt's? Der Bürgermeister ist wütend. Er behauptet, wir machten zu viel Wind und taugten nur dazu, Panik in der Stadt zu machen. Er will, dass man irgendjemanden festnimmt, ganz egal wen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Ja, was werden Sie tun? Überhaupt nichts. Na ja, aber... Kommen Sie her. Setzen Sie sich. Haben Sie interessante Abdrücke in der Villa des Doktors entdeckt? Ich habe alles ins Laboratorium geschickt. Ausgezeichnet, mein Lieber. Ja, dann wollen wir mal essen. Emma, wo bleibt die Hammelkeule? Ja, sofort. Machen Sie zu, Leroy. Danke, Herr Kommissar. Wo ist der Dr. Michou, Emma? Es geht ihm schlecht, er will oben bleiben. Er hat Angst. Nur Angst. Sie sind noch da, Herr Kommissar. Und Ihr Inspektor? Ich habe ihn in die Stadt geschickt. Da kommt er gerade. Seien Sie vorsichtig. Was ist denn los? Der Herr Kommissar. Wer sind Sie? Vasco vom Petit Parisien, mein Kollege. Rochelle, Fotograf. Wir kamen gerade dazu. Ja, ja, der Hund ist in der Altstadt angeschossen worden. Ich habe ihn hierher bringen lassen. Wo kann man ihn hinlesen, verfluchte Köter? Wir haben auf dem Hof einen Abstellraum, wo wir die leeren Flaschen stapeln. Ja, los, geh mit. Leg den dorthin. Ja, rufen Sie einen Tierarzt, Leroy. Ja, ja. Ah, da sind Sie, Herr Kommissar. Wer sind diese Herren? Presse aus Paris. Einen Moment, Herr Bürgermeister. Danke. So, jetzt zu Herrn Le Pommeret. Er muss uns ein kurzes Interview geben. Das ist ja großartig. Auf diese Weise wird man morgen in ganz Frankreich von dieser dummen Geschichte sprechen. Sie haben wohl immer noch nichts gefunden. Die Untersuchung läuft. Na, das will ich hoffen. Herr Maigret, ich sage Ihnen das eine. Noch ein Mord und es wird eine Katastrophe geben. Die Leute erwarten, dass etwas getan wird. Dieser dumme Artikel im Brester Tageblatt hat die Leute alarmiert. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Kommissar, dass Sie für alles, was hier zurzeit geschieht, verantwortlich sind. Guten Abend. Emma, ein Bier. Leroy, haben Sie das Manuskript des Artikels aus dem Brester Tageblatt? Ich habe es gerade erhalten. Liegt auf meinem Zimmer. Der Text ist mit der linken Hand geschrieben. Kein Poststempel. Der Brief ist direkt in den Kasten der Zeitung geworfen worden. Auf dem Umschlag steht nur... Sehr wichtig. Dadurch wussten Sie auf der Redaktion schon um 8 Uhr morgens, dass Charles Servier verschwunden ist und von den Abdrücken von den großen Füßen. Es ist unglaublich. Die Abdrücke habe ich durch Funkbild nach Paris übermitteln lassen. Sie haben schon in den Karteien nachgesehen. Nichts zu finden, was passen könnte. Gehen Sie nicht schlafen, Doktor? Noch nicht. Ich schlafe niemals vor 1 Uhr morgens ein. In Ihrem Zustand? Lass uns nach dem Hund schauen, Leroy. Ja. Ah, Herr Vasco, schon zurück von Herrn Le Pommeret? Le Pommeret, Herr Kommissar? Ein neues Verbrechen. Nach Herrn Mostager und nach Herrn Servier war nun die Reihe an Herrn Le Pommeret. Offensichtlich vergiftet. Tot in seiner Wohnung aufgefunden. Hier, Herr Maigret, in seinem Zimmer. Der Polizeiarzt ist gerade da. Strychnin, Herr Kommissar. Der Todeskampf hat fast eine halbe Stunde gedauert, vielleicht etwas länger. Sie sind die Auswärtin? Ja. Wo waren Sie? Unten. Ich habe die ganze erste Etage an Herrn Le Pommeret vermietet. Und er nahm auch seine Mahlzeiten bei mir ein. Um 8 ist er zum Abendessen gekommen. Ich erinnere mich, dass er behauptet, das Licht brenne so schwach, obwohl es ganz normal hell war. Er sagte mir, dass er wieder fortgehen würde, aber dass er erst ein Aspirin nehmen müsse, weil er einen schweren Kopf habe. Stimmt genau, das sind die ersten Symptome. Wie lange dauert es, bis das Gift zu wirken beginnt? Das hängt von der Dosis und der Konstitution des Menschen ab, eine halbe bis 2 Stunden. Herr Pommeret hat das Hotel Admiral kurz vor 7 verlassen, hat einen Cognac Sona getrunken. Eine Stunde später hat er hier gegessen. Und ein Glas Wein getrunken. Nach dem, was Sie mir über die Wirkung des Strychnins sagen, kann er das Gift ebenso hier wie dort geschluckt haben. Wo sind die Teller und die Gläser vom Abendessen? Ich habe alles schon gespült. Ach, verdammt. Lassen Sie niemand hier herein. Keinen Journalisten mehr und keinen Fotografen. Dass hier weder ein Glas noch eine Tischplatte angefasst wird. Ich bin im Hotel Admiral. Emma. Herr Kommissar, ich habe nichts angerührt. Wie Sie befohlen hatten. Wo ist das Glas von Herrn Le Pommeret? Vielleicht dies hier. Vielleicht auch das. Ich weiß es nicht mehr. Es war ein zu großes Durcheinander. Herr Kommissar. was ist mit dem Hund geschehen? Wieso? Der Schuppen ist leer. Der Hund ist weg und der konnte doch gar nicht laufen. Man muss ihn... Das ist das Ende. Man ist über den Hof gekommen, um ihn zu holen. Aus der Sackgasse zwischen dem Hotel und dem leeren Haus. Herr Kommissar, man muss die Gasse überwachen. Bedenken Sie, jemand hat hier eindringen können, ohne dass ein Mensch etwas davon merkte. Ich glaube, Dr. Michou, für Sie ist es besser, wenn Sie endlich schlafen gehen. Und schließen Sie die Tür fest zu, damit niemand herein kann zu Ihnen. Gute Nacht. Kommen Sie rein, bin gerade beim Rasieren. Guten Morgen, Leroy. Guten Morgen. Herr Kommissar, der Kerl mit den großen Füßen... Ist ausgerissen, ich hab's gerade am Fenster gesehen. Schicken Sie mir den Polizisten rauf, der nach ihm geschossen hat. Ja, ich habe ihn gleich... Melde mich zur Stelle, Herr Kommissar. Wie geht's dir im Handgelenk? Muss sehr wehgetan haben, als der Riese sich losriss. Erzählen Sie. Ja, der Bürgermeister hat uns befohlen, nach einem Landstreicher zu suchen, der vielleicht der Besitzer des gelben Hundes sein könnte. Und in einem der Kellerlöcher im hinteren Hafen, da schlief der Kerl. Ein Riese, kann ich Ihnen sagen. Wir hörten ihn schon von weitem schnarchen. Aber noch bevor er aufgewacht war, hatten wir ihm schon die Handschellen angelegt. Hat er sich gewehrt? Nein, keine Spur. War der gelbe Hund auch dort? Wir haben seine Spuren gesehen, aber er war nicht da. Ist der Riese ohne weiteres mit euch gegangen? Ja, ohne weiteres. Aber plötzlich auf dem Markt, als sich die Leute um uns drängten, hat er mit einem Ruck die Ketten der Handschellen zerrissen. Ich glaubte, mein Handgelenk sei mit weg gewesen. Dann ist er in die Sackgasse zwischen dem Hotel und dem leeren Haus gelaufen. Haben Sie ihn getroffen, als Sie schossen? Nee, ich glaube nicht. Er muss sich gut auskennen dort. Haben ihn die Leute erkannt? Nein, wenn er von hier ist, dann muss er lange weg gewesen sein. Übrigens, Herr Kommissar, kennen Sie sich in Tätowierungen aus? Hat er welche? Ja, auf dem linken Unterarm waren 2 S tätowiert. Herr Kommissar, der Herr Bürgermeister will Sie sprechen. Er ist hier unten. Ja, ich komme. Ich habe Sie vorher gewarnt, Herr Kommissar. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Dass ich Sie für alles verantwortlich machen werde. Haben Sie gesehen, was draußen geschehen ist? Ja, der ganze Markt fliegt auf. Die Leute flüchten in ihre Häuser. Überall glaubt man, den Schuft zu sehen. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Sie wissen, Herr Kommissar, dass es meine Ortspolizei war, die ihn festgenommen hat. Während Halten Sie denn immer noch daran fest, dass ich irgendjemand verhaften soll? Hier ist ein Blankohaftbefehl. Sagen Sie ein Wort, Herr Bürgermeister, und ich schreibe. Ich bin nur gespannt, wen Sie festzunehmen gedenken. Emma, Federhalter und Tinte. Alles nur Bluff. Hier, Herr Gray. Danke. Haftbefehl gegen Dr. Ernest Michou, Leiter der Grundstückverkaufsgesellschaft Weißer Samt. Gegen mich? Sie sind sich wohl über den Ernst der Situation im Klaren, Herr Kommissar. Leroy. Herr Kommissar? Sie werden den Doktor zur Gendarmerie begleiten, möglichst unauffällig, ohne Handschellen. Sie werden ihn einsperren und dafür sorgen, dass ihm an nichts fehlt. Kommen Sie mit, Doktor. Ich verstehe überhaupt nichts. Das ist unerhört. Im Grunde hat diese Verhaftung kaum etwas auf sich. Da möchte ich auch jetzt frühstücken. Emma, schwarzen Kaffee. Gerne, Herr Mitteling. Freust du dich? Ach, Herr Kommissar. Ah, Dr. Michou, haben Sie ein einigermaßen bequemes Gefängnis? Ich vermute, Herr Kommissar, dass Sie diese Komödie nur gespielt haben, um ein neues Unglück zu verhindern. Sie haben mich in Sicherheit gebracht vor dem... Aber setzen Sie sich doch. Sie erlauben wohl, dass ich meine Pfeife weiterrauche. Bitte sehr. Sind Sie abergläubisch, Herr Kommissar? Ich glaube, dass wir es in gegebenen Momenten alle sind. Es ist vielleicht 5 Jahre her. Wir waren ein paar Freunde, die bei einer Schauspielerin in Paris zu Abend aßen. Beim Café wurden Karten gelegt. Mir wurde vorausgesagt, Sie werden einen unangenehmen Tod haben. Ja, hüten Sie sich vor gelben Hunden. Erzählen Sie weiter. Erstaunt es Sie nicht? Am Freitag begann das Drama. Einer meiner Freunde ist das Opfer. Ein gelber Hund taucht auf. Ein anderer Freund verschwindet unter seltsamen Umständen und wieder streicht der Hund darum. Gestern war die Reihe an Le Pommeré und der gelbe Hund? Muss mir das nicht zu denken geben? Natürlich. Ja, ich... ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass Sie mich jetzt für einen Feigling halten. Ja, ja, ich habe Angst, seit der gelbe Hund auftaucht. Seit 4 Tagen. Qualvolle Angst. Ich bin ein kranker Mann, Herr Kommissar. 3 oder 4 Tage in der Woche schleppe ich mich nur vom Bett in einen Sessel. In den 3 Tagen, in denen Sie mich beobachtet haben, wünschte ich mir leidenschaftlich, mit Ihnen offen zu sprechen. Sie wissen wahrscheinlich schon, dass ich gar nicht Doktor bin. Ich habe nur ein paar Semester Medizin studiert, dann habe ich meiner Mutter im Grundstückhandel geholfen. Aber wie konnte man mir vor 5 Jahren von diesem gelben Hund erzählen, der damals bestimmt noch gar nicht geboren war? Ich habe Angst. Ich habe Angst, Herr Kommissar. Ich will sterben. Jemand lauert mir auf. Jemand, den ich nicht kenne. Er hat schon Le Pendré ermordet und ohne Zweifel auf Servière. Er hat auf Mostaguin geschossen. Warum, Herr Kommissar? Können Sie mir sagen, warum? Vielleicht ist es ein Verrückter. Er läuft frei herum. Er weiß, dass ich hier bin, Herr Kommissar. Er wird mit seinem scheußlichen Hund kommen, der einen Blick hat wie ein Mensch, Herr Kommissar. Soll ich einen Arzt schicken? Nein, nein, nein, nein. Wenn ich wüsste, dass irgendjemand kommt, hätte ich ja noch mehr Angst. Ich erwarte von jedem, der kommen könnte, dass er es ist. Der Mann mit dem gelben Hund. Sie müssen ihn verhaften, Herr Kommissar. Sie müssen ihn niederschlagen wie ein wildes Tier, denn er ist ein reißendes Tier. Man mordet nicht wie er ohne Grund. Sie müssen mit mir... los. Und seien Sie ganz ruhig. Wir sehen uns wieder. Wachtmeister. Herr Kommissar. Verstehen Sie mich genau. Niemand außer Ihnen betritt die Zelle. Nehmen Sie ihm alles ab, womit er sich umbringen könnte. Schnürsenkel, Hosenträger, Schlips und so weiter. Der Hof muss Tag und Nacht bewacht werden. Wachsamkeit. Äußerste Wachsamkeit. Ein so angesehener Mann. Glauben Sie, dass er... das nächste Opfer sein wird? Ja. Sie sind mir für sein Leben verantwortlich. Ich habe Sie schon gesucht, Herr Kommissar. Waren Sie beim Doktor? Ja, was gibt's Neues? Haben Sie ihn erwischt, den Mann mit den großen Füßen? Nein, der Bürgermeister hat die Fahndung eingestellt, weil sie die Bevölkerung beunruhigt. Aber nicht deswegen wollte ich mit Ihnen sprechen. Es handelt sich um den verschwundenen Journalisten. Jean Servière? Ein Handelsvertreter hat eben ausgesagt, dass er ihn gestern in Brest getroffen habe. Aber Servière hat so getan, als ob er ihn nicht sehe und hat den Kopf weggedreht. Wie geht's Mosteran? Besser. Der kann sich den Überfall gar nicht erklären. Ob das Wetter endlich besser wird? Ja, der Wind lässt nach. Sagen Sie mal, Lieber, wie ist Ihr Eindruck? Mein Eindruck, ja. Naja, ja, ich weiß nicht. Wenn wir den Riesen erwischen würden, glaube ich, dass vielleicht... Naja, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der gelbe Hund noch immer verschwunden ist? Was konnte der Mann in der Villa des Doktors suchen? Er musste dort Gift finden. Naja, und daraus schließe ich, dass... Ja, recht klug überlegt. Nur ziehe ich niemals Schlüsse. Sehen Sie mal, wie hübsch der Hafen jetzt aussieht. So ein bisschen Sonne macht viel aus. Ich frage mich, warum Servier den Überfall auf sich erfunden hat. Sie haben doch das Auto gesehen. Die Blutflecken sind ja tatsächlich da. Wenn es aber wirklich zu einem Kampf gekommen ist, warum gibt er dann kein Lebenszeichen von sich, sondern treibt sich irgendwo in Brest herum? Sehr gut. Naja, und was Le Pommeré betrifft... Haben Sie da auch was erfahren? Ja, sein Bruder ist ins Hotel gekommen, um mit Ihnen zu sprechen, aber er hatte keine Zeit zu warten. Er meinte, sein Bruder sei ein Faulenzer und spielte den großen Herrn. Er lasse sich seine Anzüge nur in Paris machen und seine Schuhe mussten das Zeichen eines berühmten Schuhmachers tragen, obwohl er sie selber putzen musste. Zum Totlachen. Was? Ja, warum denn? Großartig, wenn Ihnen das lieber ist. Man sollte denken, es sei völlig gleichgültig, ob Le Pommeré Konfektions- oder Marschschuhe trug. Und doch, ob Sie mir glauben oder nicht, das ist der Knoten des Dramas. Emma. Herr Kommissar? Du wirst mir etwas zu essen aufs Zimmer bringen. Wir haben Kalbsbraten heute mit Spinat. Gut, und vorher ein paar Muscheln und eine anständige Hors d'oeuvre-Platte. Ich muss vorsorgen. Du hast heute Abend Ausgang. Ich? Wieso, Herr Maigret? Na, schon gut, meine Liebe. Leroy! Ja? Sie müssen allein essen, ich muss mich ausruhen. Und Sie, meine Herren von der Presse... Ja, Herr Kommissar! Keine voreiligen Schlüsse. Heute Abend wissen wir mehr. Wünschen Sie noch Kaffee, Herr Inspektor? Ja, gern. Dann müssen Sie sofort zu Herrn Maigret kommen. Er hat gesagt, bevor ich Ihnen den Kaffee mache, hier. Was ist denn das? Den Zettel soll ich Ihnen dazugeben. Es ist ein Morsezeichen. Sie verstünden sie schon. Danke, ja. Emma macht jetzt ihren Kaffee. Stehlen Sie Ihr Rechnungsbuch. Bin im Zimmer des Doktors Maigret. Psst, hierher. Ja. Haben Sie das Buch? Ja, warum? Sehen Sie, stimmt. Das hier auf dem Löschblatt stammt von Emma, Ihre Schrift. Haben Sie einen Spiegel? Ja. Nehmen Sie her. Da. Sehen Sie, ich muss dich sehen. Komm um 11 Uhr in das unbewohnte Haus. Unbedingt, du brauchst nur zu klopfen, dann werde ich dir die Tür aufmachen. Das hat Emma geschrieben. Ja, im Zimmer des Doktors? Ja, dann wäre sie doch... Langsam, mein Lieber. Gehen Sie schnell runter und bringen Sie das Rechnungsbuch wieder an seinen Platz. Bringen Sie Ihren Kaffee und lassen Sie Emma nicht mehr aus den Augen. Nein. In 2 Stunden ist es dunkel. Stecken Sie Ihren Revolver ein. Ja. Emma wird in das unbewohnte Haus gehen und dort Ihren Riesen treffen. Sie zeigen sich nur, wenn sie in Gefahr kommt. Jawohl, ja, das mache ich. Herr Inspektor, Ihr Kaffee. Emma, komm zu mir, sobald du Zeit hast. Ich kann gleich. Ja, dann komm. Ja. Zeig mir dein Zimmer. Aber Herr Kommissar... Los! Hier ist es. Geh voraus. Setz dich. Du hast Vertrauen zu mir? Ja. Wann triffst du ihn heute? Wen soll ich treffen, Herr Kommissar? Wann? Um 10. Hast du ihn schon gesehen? Nein, aber er ist da. Da drüben? Ja, Herr Kommissar, ich... Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst mir nur versprechen, dass ihr beide heute Nacht dort bleibt. Inspektor Leroy wird auch da sein, aber nur zu deinem Schutz. Ihr rührt euch nicht von der Stelle, verstehst du? Inzwischen habe ich den Täter. Ja, wie soll ich... Du sollst gar nichts. Nur machen, was ich sage. Grüß ihn von mir. Wie heißt er? Leon. Wie lange hast du nichts von ihm gehört? 5 Jahre. Als er mit seinem Schiff von Brest... Ach, jetzt ist ja alles... Sie kriegen doch alle... Hier... Dieser Brief, das ist alles, was ich von ihm gehört habe. Dann habe ich nichts mehr gehört. Gib ihn mir. Du bekommst ihn morgen wieder. Morgen ist alles in Ordnung. Geh jetzt wieder hinunter und lass dir nichts anmerken. Ich vertraue auf dich. Du gehst schon. Wir sehen uns noch heute Nacht wieder. Vorsichtig hinlegen. Der Apotheker soll kommen mit Wasserstoffsuperoxid. Herr Kommissar! Was ist los? Ein neuer Mordüberfall vor kaum einer Viertelstunde in der Stadt. Der Zollbeamte, der Mustagar entdeckt hat, ist angeschossen worden. Kurz nach 10 offenbar. Geben Sie sich keine Rechenschaft über die Rückwirkung, die das auf die Bevölkerung hat? Schließlich ist es so, seit Sie hier sind... Einen Augenblick. Das... Bitte. Sind Sie selbst Wachtmeister? Jawohl. Hier Kommissar Maigret. Dr. Michou ist doch natürlich noch dort. Ein Mann steht ständig im Hof Wache, aber ich sehe sofort selbst nach. Gut, ich warte. Glauben Sie, dass es Dr. Michou ist? Ich glaube überhaupt nichts, Herr Bürgermeister. Ich glaube niemals etwas. Herr Kommissar? Ja? Er hat sich nicht gerührt. Danke. Sie können den Zollbeamten verhören. Die Kugel hat nur die Warte gestreift. Ach, Herr Kommissar. Erzählen Sie mir, wie es geschehen ist. Meine Wache war heute um 10 Uhr beendet. Ich, Ich ging am Quai entlang und plötzlich, als ich gerade in die Straßenecke kam, fühlte ich einen Schmerz im Bein. Noch ehe ich den Knall hörte. Ich bin dann hingefallen und als ich mich wieder aufrichtete, da rannte jemand weg. Haben Sie die Person gesehen, die geschossen hat? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Sie haben keine bestimmten Feinde? Oh, kaum, ich glaube nicht. Ich bin erst seit 2 Jahren hier und habe auch noch nie Schmuggler hier gestellt. Also. Ein Telegramm aus Paris für Herrn Maigret. Gib her. Bitte? Jean-Servier, heute 8 Uhr in Paris aus Brest, kommt verhaftet worden. Komm, Junge, schreib. Ja. Du nimmst die Antwort gleich mit. An Sûreté Paris. An Sûreté Paris. Überführt Jean-Servier schnellstens nach Concarneau. Concarneau. Kommissar Maigret. Eine Zigarre? Danke, Herr Bürgermeister. Wenn Sie erlauben, brauche ich lieber meine Pfeife. Nehmen Sie einen Whisky? Danke, ja. Sie müssen verstehen, Herr Kommissar, dass es unmöglich ist, wenn diese Serie von Verbrechen... Meine Serie von Verbrechen? Nun, ich möchte zunächst einmal feststellen, dass alle Opfer außer einem mit dem Leben davongekommen sind. Nur einer ist ermordet worden, Herr Le Pommeret. Wenn Sie einverstanden sind, gehen wir alle meine Notizen durch. Ich beginne mit dem Freitag, 7. November. Ein Schuss wurde durch den Briefkasten eines unbewohnten Hauses auf Herrn Mostagin abgegeben. Erinnern Sie sich an die Zeit? 11 Uhr abends. Die ganze Stadt außer der Stammtischrunde im Hotel Admiral schläft. Lassen Sie uns nach dem möglichen Täter suchen. Le Pommeret und Servier, auch Emma, kommen nicht in Frage, weil sie sich im Restaurant befanden. Bleiben Dr. Michoud, der eine halbe Stunde früher gegangen war, und der Landstreicher mit den riesigen Füßen. Außerdem ein Unbekannter, den wir X nennen wollen. Sind wir uns einig? Ja, bitte. Nächster Fall. Am folgenden Tage trinke ich mit Dr. Michoud, Le Pommeret und Servier im Hotel Admiral ein Aperitif, als der Doktor Verdacht schöpft und in der Pernod-Flasche Gift gefunden wird. Die in Frage kommenden Täter sind Michoud, Le Pommeret, Servier, die Kellnerin Emma, der Landstreicher, der im Laufe des Tages unbemerkt ins Restaurant hätte eindringen können, und schließlich unser Unbekannter, den wir X genannt haben. Fahren wir fort. Sonntagvormittag. Servier ist verschwunden. Sein Wagen wird mit Blutspuren unweit von seiner Wohnung aufgefunden. Aber noch vorher hat das Brester Tageblatt einen Bericht über die Ereignisse erhalten, der nur den Zweck hat, in Concarneau eine Panik entstehen zu lassen. Servier ist erst in Brest, dann in Paris gesehen worden. Ein einzig möglicher Schuldiger. Servier selbst. Sonntagabend trinkt Le Pommeret einen Cognac mit Dr. Michoud, geht nach Hause, isst dort und stirbt eine Stunde später an einer Strychninvergiftung. Mögliche Täter? Im Hotel Admiral, falls er dort vergiftet wurde, der Doktor und Emma. Hier müssen nämlich der Vagabund und unser Herr X ausgenommen werden, denn der Raum war nicht einen Augenblick leer. Und es war nicht mehr die Flasche, die Gift enthielt, sondern ein einziges Glas. Wenn das Verbrechen in der Wohnung Le Pommerets begangen wurde, dann kommen als Täter in Frage die Hauswirtin, der Landstreicher und unser Herr X. Ja. Da wären Sie nicht ungeduldig, wir kommen zum Ende. Heute Abend wurde ein Zollbeamter ins Bein geschossen. Dr. Michoud hat das Gefängnis nicht verlassen. Le Pommeret ist tot. Servier ist in Paris in den Händen der Sûreté. Emma und der Landstreicher werden den ganzen Abend von meinem Inspektor überwacht. Es bleibt nur ein Täter übrig. X. Das heißt, ein Individuum, dem wir im Verlauf der Ereignisse noch nicht begegnet sind. Ein Individuum, das alle Verbrechen begangen haben kann oder nur das letzte. Es gibt nur einen einzigen Hinweis. Er hatte heute Nacht ein Interesse daran, ein Drama zu provozieren. Ein starkes Interesse. Sie werden zugeben müssen, Herr Bürgermeister, dass jeder in der Stadt und vor allem alle, die in die Geschichte verwickelten Hauptpersonen kennen, also im Hotel Admiral verkehren, verdächtig sind, dieser Herr X zu sein. Sie selbst auch. Was, ich? Na, und ich muss hinzufügen, Herr Bürgermeister, dass ich, wenn ich die Verantwortung für eine Untersuchung übernehme, vor allem Wert darauf lege, dass man mich zum Teufel nochmal in Frieden lässt. Der Whisky ist gut. Es war ein Fehler von mir, Herr Maigret, dass ich mich in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, so ungeduldig zeigte. Erst jetzt beginne ich zu begreifen, wie verwickelt die ganze Angelegenheit ist. Was ist das für ein Licht dort drüben? Das ist der Leuchtturm. Nein, ich meine das kleine Licht, rechts. Das ist das Haus von Dr. Michoud. Ach, die Mutter des Doktors ist also zurückgekommen? Haben Sie sie schon gesehen? Ja. Sie wunderte sich, ihren Sohn nicht anzutreffen und kam zu mir, um zu fragen, wo er sei. Sie bat mich um die Erlaubnis, ihn im Gefängnis besuchen zu dürfen. Um wie viel Uhr ist Frau Michoud von hier fortgegangen? Nur so 9:30. Meine Frau hat sie im Wagen nach Haus gebracht. Dieses Licht beweist, dass Frau Michoud noch nicht schläft. Ach, sagen Sie, Herr Bürgermeister, kennen Sie ein Segelschiff, das die schöne Emma heißt und so 4 oder 5 Jahre verschollen sein muss? Ich habe da einen Brief von dem Besitzer an die Frau, nach der er sein Schiff wohl genannt hat. Das Schiff hat einem gewissen Le Guérec gehört. Léon Le Guérec? Ich glaube, ja. Ein ausgezeichneter Seemann, aber Hitzkopf. Wie alle Segelschiffe fuhr die schöne Emma vor allem junges Gemüse und Frühobst nach England. Eines Tages sprach man von einer längeren Fahrt des Schiffes und es kam über 2 Monate keine Nachricht. Schließlich erfuhr man, dass die schöne Emma in Amerika festgehalten worden war. Kokain. Schmuggel. Die Mannschaft wurde verhaftet und das Schiff mit der Ladung beschlagnahmt. Meinen Sie, dass Léon Le Guérec sein eigener Unternehmer war oder dass er im Auftrag fuhr? Oh, bestimmt im Auftrag. Wahrscheinlich wollte er schnell die Bankschulden loswerden, die er bestimmt noch auf seinem Schiff hatte. Und die schöne Emma heiraten. Bitte? Herr Bürgermeister, würde es Ihnen etwas ausmachen, Frau Michoud mit Ihrem Wagen abzuholen und in einer halben Stunde in der Zelle des Doktors zu sein? Ich werde mich mit 2 anderen Leuten ebenfalls dort einfinden. Sie kriegen Besuch, Doktor. Haben Sie schon geschlafen? Ich kann kein Auge schließen, Herr Kommissar. Die Gendarmen haben mir von dem neuen Verbrechen erzählt. Dieser Kerl ist ja immer noch frei. Sie irren sich. Der Zollbeamte wurde nicht von dem Landstreicher, sondern von jemand ganz anderem angeschossen. Woher wissen Sie das? Weil der Landstreicher den ganzen Abend mit seiner Braut und mit meinem Inspektor verbracht hat. Le Guérec! Sie kennen ihn, nicht wahr? Beruhigen Sie sich, er wird gleich hier sein. Ich habe meinen Inspektor gebeten, herzukommen und die beiden mitzubringen. Auch ihr Freund, der Bürgermeister und ihre Mutter. Das gleicht einer Verschwörung. Man will mich verrückt machen. Man will mich in eine Irrenanstalt bringen. Vielleicht meine Mutter, die mich loswerden will, weil ich immer eifersüchtig mein bisschen Erbteile bewache. Aber das wäre ich! Ich will es! Kuckuck. Waren Sie das? Beruhigen Sie sich, Doktor. In wenigen Augenblicken wird der Mörder bestimmt in diesen 4 Wänden sein. Guten Abend, Michoud. Darf ich Ihnen Kommissar Maigret vorstellen, Madame? Ich finde Ihr Benehmen höchst ungebührlich, Herr Kommissar. Bitte setzen Sie sich, gnädige Frau. Leroy! Herr Kommissar? Bringen Sie beide herein. Das ist er! Das ist... Ja, das ist er. Schließen Sie die Tür, Leroy, und nehmen Sie ihm die Fesseln ab. Guten Abend, Emma. Mach keine Dummheiten, Leon, und setz dich ruhig hin. Jetzt erzählen Sie uns mal genau, unter welchen Umständen die Verladung des Kokains vor sich ging, mit dem Sie die schöne Emma verloren haben. War Jean Servier, der Ihnen eine Ladung Kokain angeboten hatte? Nein. Er erzählte nur von einem Geschäft und bestellte mich in ein Café in Brest, wo dann 2 andere Herren dazukamen. Dr. Michoud und Le Pommery? Ja, sowas. Wer von den 3 hat Ihnen den Handel vorgeschlagen? Keiner von Ihnen. Sie sprachen nur von einer großen Summe, die ich verdienen könnte. Dann kam noch ein Amerikaner dazu, von dem ich nie erfahren habe, wie er hieß. Aus Vorsicht nahm ich nur 2 Mann Besatzung mit. Und außer mit Emma sprach ich mit niemand über die Sache. Sie stand in der Nacht unserer Abreise auf der Mole. Ebenso die 3 Männer, die mit ihrem Auto bis dicht an das Schiff gefahren waren. 2 Monate waren wir auf hoher See und dann erreichten wir tatsächlich den kleinen Hafen, wo wir hin sollten. Aber wir hatten die Taue noch nicht ausgeworfen, als schon die Polizeiboote kamen. Und eine Stunde später saßen wir alle hinter Gittern in Sing Sing. Am nächsten Tag kamen wir vor eine Art Gericht. Ich verstand kein Wort. Und hinterher sagte man mir, ich sei zu 2 Jahren Zwangsarbeit und 100.000 Dollar Geldstrafe verurteilt und mein Schiff mit allem, was drauf war, sei beschlagnahmt. Ich verstand überhaupt nichts. 100.000 Dollar, ich schwor, dass ich nicht so viel Geld hätte. Und das bedeutete, dass ich weiß nicht, wie viele Jahre zusätzlich Zuchthaus bekam. Man hat mich kahl geschoren und ich musste Steine klopfen. Nach einem Jahr besuchte mich der Amerikaner aus Brest. Er hat mir alles erzählt. Er bespitzelte nämlich den Schmuggel im Auftrag der Polizei und zur gleichen Zeit trieb er auf eigene Rechnung Handel. Das war auch bei diesem Kokaingeschäft der Fall. Es musste Millionen einbringen, denn es waren 10 Tonnen an Bord. Die Franzosen, das waren meine 3 Männer, mussten das Schiff und den Zoll liefern und der Gewinn wurde unter allen 4 geteilt. Aber das Schönste kommt noch. Am selben Tag, als man das Schiff belud, erhielt der Amerikaner den Hinweis, dass die Überwachung verstärkt worden war. Außerdem versprach ein neuer Erlass, allen, die halfen, verbotene Ware zu schnappen, eine Prämie, die ein Drittel des Wertes der beschlagnahmten Kontrabande ausmachte. Das wussten die 3 Herren bei ihrer Abfahrt? Ja, alle 3, die uns ruhig abfahren sahen, wussten, dass wir bei unserer Ankunft festgenommen werden würden. Ein schönes Lumpenpack, diese 3. Es ist ja unerhört, was ich mir hier anhören muss. Das ist es, Madame. Zeig mir deine Tätowierung, Leon. Hier! Ja. Können Sie das sehen, EEV? Diese beiden S? Das bedeutet Sing Sing! Ich hatte als Kamerad nur einen Hund, den ich selbst aufgezogen hatte. Nun, dann eines Morgens wurde meine Tür geöffnet. Der Amerikaner hatte sich für mich eingesetzt. Man schickte mich ins Privatleben zurück. Ich hatte nichts mehr. Doch, etwas hatte ich noch. Meine Rache. Ich wollte die 3 nicht töten. Nein. Ich wollte, dass auch sie das Zuchthaus kennenlernten. Ich habe jede Arbeit angenommen, um meine Schiffsreise nach Hause bezahlen zu können. Auch für meinen Hund. Ja, ich haus die in einem der Kellerlöcher im hinteren Hafen. Dann begann ich mich, Michu zu zeigen. Ich wollte ihm Angst machen, verstehen Sie? Er sollte auf mich schießen. Ich wäre vielleicht dabei draufgegangen, aber er wäre ins Zuchthaus gekommen. Herr Kommissar, hat dieses Verhör ohne Anwesenheit eines Untersuchungsrichters einen gesetzlichen Wert? Du Dreckskerl, mach das Maul auf! Leo! Schön geht. Bitte setz dich. Emma erfährt, dass ihr Bräutigam verhaftet ist, von ihm selbst keine Nachricht. Sie wird Kellnerin im Admiral. In einem Muschelkästchen bewahrt sie einen Brief auf, der mit jedem Tag mehr verblasst. Hier hast du ihn wieder, Emma. Heb ihn gut auf. Emma erfährt auch nicht, dass Leon zurückgekommen ist. Und sie hat den gelben Hund, der um sie herumsteigt und der 4 Monate alt war, als das Schiff auslief, nicht wiedererkannt. Eines Nachts diktiert Dr. Michu ihr einen Brief. Es handelt sich um eine Verabredung in einem unbewohnten Haus um 11 Uhr nachts. Dort versteckt sich Michu hinter der Tür, nachdem er seinem Opfer den Brief hat bringen lassen. Und zwar von dem Hund, dem er den Brief am Halsband angebunden hatte. Der Zufall jedoch will es, dass Herr Mostagan leicht angetrunken sich in den Hauseingang stellt, um seine Zigarre anzuzünden, dabei das Gleichgewicht verliert und gegen die Tür stößt. Das war das verabredete Zeichen. Eine Kugel trifft ihn in den Bauch. Michu hat sein Ziel verfehlt. Servier und Le Pommery sind über den Fehlschlag entsetzt. Emma aber hat nun begriffen, welches Spiel sie spielen sollte. Vielleicht hat sie Leon schon bemerkt. Sicher aber hat sie jetzt den gelben Hund erkannt. Am nächsten Tag bin ich zur Stelle und sehe die 3 Herren. Ich spüre sofort ihre Angst. Um sicher zu gehen, dass ich mich nicht irre, tue ich, was ich vielleicht eine Unklugheit war, Gift in eine Aperitivflasche. Herr Kommissar. Ja. Und nun der zweite Fall, Herr Bürgermeister. Servier ist derjenige von Ihnen, dem am wenigsten wohl ist. Die Geschichte mit der vergifteten Flasche hat ihn völlig aus der Fassung gebracht. Er hat Angst, ich könnte ihm auf der Spur sein und täuscht einen Überfall vor. Vorher aber hat er noch einen genialen Einfall. Er schreibt mit der linken Hand einen Artikel an das Brester Tageblatt, in dem jeder Satz darauf berechnet ist, Angst und Schrecken in Concarneau zu verbreiten. Sodass es sehr gut möglich ist, dass Leute, wenn sie den Mann mit den großen Füßen und dem gelben Hund zu Gesicht bekommen, ihm eine Ladung Blei in die Brust jagen. Und beinahe hätte er recht behalten. Man schoss auf den Hund. Michu ist krank vor Angst. Trotzdem bleibt er entschlossen, sich bis zum Letzten zu verteidigen. Und zwar mit allen Mitteln. Vielleicht fühlt er, dass Le Pommery schwach wird. Vielleicht wollte er lieber alles enthüllen. Michu zögert nicht, ihn zu vergiften. Emma ist ja da. Selbstverständlich wird man sie verdächtigen. Michu hat Angst. Und diese Angst ist die Ursache zu dem ganzen Drama. Er verlässt das Hotel nicht mehr. Er ist außer sich, als ich den verletzten Hund ins Hotel bringen lasse, denn er weiß, was ich bezwecke. Ich will wissen, ob der Landstreicher kommen wird, um ihn zu holen. Und er kommt. Das Tier wurde seitdem nicht mehr gesehen und das beweist mir, dass es tot ist. Ja. Haben Sie ihn begraben? Ja. In Cabellou. In Cabellou spürt die Polizei Leon auf. Er flieht auf den Marktplatz, weil sein einziger Gedanke ist, Michu zu zwingen, ihn zu ermorden. Er will ihn in ein Zuchthaus bringen. Meine Aufgabe ist es, ein neues Verbrechen zu verhindern, und deshalb verhafte ich Michu. Er weiß, dass er logischerweise all dessen verdächtigt werden kann, was bis dahin geschehen ist. Deshalb muss ein neues Verbrechen begangen werden, während er hinter Schloss und Riegel sitzt und dadurch das beste Alibi der Welt hat. Seine Mutter besucht ihn. Sie muss ihn retten. Sie ist beim Bürgermeister zu Abend und lässt sie in seinem Wagen zu ihrer Villa zurückfahren. Ja, ja, ja. Dort brennt den ganzen Abend das Licht, während sie zu Fuß in die Stadt zurückgeht. Es genügt, auf irgendjemanden zu warten. Dann schießt man ihn ins Bein. Weder Sie noch Michu konnten ja wissen, dass Leon inzwischen mit Emma zusammen in dem leeren Haus war und wo mein Inspektor beide Alibi überwachte. Gut gemacht, Leroy. Danke, Herr Kommissar. Jetzt, Herr Bürgermeister, kann ich Ihnen einen Haftbefehl gegen Ernest Michu unterzeichnen, wegen versuchten Mordes und Körperverletzung begangen an Herrn Mostagan und wegen vorsätzlicher Vergiftung seines Freundes Le Pommeré. Dazu einen zweiten Haftbefehl gegen Frau Michu wegen nächtlichen Überfalls. Ich protestiere! Wenn Herr Servier morgen ankommt, wird man ihn wohl höchstens wegen Täuschung der Polizei belangen. Haben Sie noch was zu sagen, Michu? Ich werde erst in Gegenwart meines Anwalts antworten. Bis dahin ist diese Gegenüberstellung ungesetzlich. Ja, ja. Und diese beiden da? Die würde ich jetzt gerne in Ihrem Wagen zum Bahnhof fahren. Ich kann Ihnen keine Schuld nachweisen. Leon Le Guerec hat gestanden, dass es sein Ziel war, Michu dazu zu bringen, auf ihn zu schießen. Um das zu erreichen, hat er nichts anderes getan, als sich ihm zu zeigen. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Kommt, ihr beiden. Warum haben Sie das gesagt, Herr Maigret? Was? Dass Sie das Gift in die Flasche getan haben. Ach, das war nur so ein Einfall. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Michu hatte mich diesen Brief schreiben lassen. Am Sonntagmorgen sah ich Leon und habe alles verstanden. Ich wusste, dass Sie ihn umbringen wollten. Mittags bin ich in die Villa von Michu gelaufen, das Gift zu holen. Er hatte mir einmal die Fläschchen gezeigt und gesagt, dass er damit ganz Concarneau töten könnte. Aber ich schwöre, dass ich Sie nicht hätte davon trinken lassen. Was werdet ihr machen? Nur weg von hier, nur weg. Vielleicht gehen wir nach Havre. Ich habe ja keine Angst vor Arbeit. Ich auch nicht. Was kostet eine Fahrkarte von hier nach Havre? Nein, nein, tun Sie das nicht, Herr Kommissar. Weil man würde nicht wissen, wie... Verstehen Sie? Na, nehmen Sie schon. Ich werde es auf meine Spesenrechnung setzen. Sie hörten Maigret und der gelbe Hund, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Georges Simenon, für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal. Mit Paul Dahlke, Eva-Maria Bauer, Klaus-Jürgen Wussow, Bum Krüger, Erik Schumann, Max Meirich, Rudolf Romberg, Wolf Aqua und anderen. Musik Herbert Jartschik. Ton und Technik Günter Hildebrand, Josef Seber und Angela Veit. Regie Heinz-Günther Stamm.